A. Übung 4. Ein erfülltes Leben. 4a. Hören Sie die Radiosendung einmal. Dann hören Sie noch einmal und kreuzen Sie an. Was ist richtig? Liebe Hörerinnen und Hörer, heute vor 80 Jahren wurde Alfred Henschle geboren, einer der größten Pianisten unserer Zeit. Die Musik war und ist sein Leben. Was also liegt näher, als ihm ein großartiges Musikgeschenk zu machen? Gute Freunde von Henschle, alles berühmte Namen aus der klassischen Musikszene, treffen sich heute Abend in der Philharmonie von Kurstadt, um für ihren verehrten und geliebten Kollegen zu musizieren. Genießen Sie dieses einzigartige Erlebnis. Durch die Sendung führt Sie unser Moderator Heinz Hiblinger. Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie hier vor der wunderschönen Philharmonie von Kurstadt. Nach einem feierlichen Festakt gibt es gerade eine kurze Pause, bevor in wenigen Minuten der Höhepunkt dieses außergewöhnlichen Abends stattfinden wird. Unser Jubilar war sichtlich überrascht, so viele seiner Musikerfreunde begrüßen zu dürfen. Er wirkt fröhlich und jugendlich, so gar nicht wie ein alter Herr, obwohl doch ein langes und erfülltes Leben hinter ihm liegt. Lassen Sie mich die Zeit nutzen, um Sie an die wichtigsten Stationen dieser fantastischen Karriere zu erinnern. Geboren in Lindau am Bodensee, lernte Henschle ab seinem 4. Lebensjahr Klavier. Seine Eltern wurden schon bald auf das außergewöhnliche Talent ihres Sohnes aufmerksam. Schon im Alter von 12 Jahren feierte er seinen ersten Erfolg bei einem Konzert in seiner Heimatstadt. Während des Zweiten Weltkriegs verlor er seinen Vater und musste als ältester Sohn helfen, für das Überleben der Familie zu sorgen. Kurz vor dem Ende des Kriegs wurde das Elternhaus bei einem Bombenangriff zerstört. Doch Henschle hatte Glück im Unglück. Die Familie wurde von einem Freund aufgenommen, der ein Klaviergeschäft hatte. Und somit konnte Henschle seine Arbeit am Klavier auch in diesen schweren Zeiten fortsetzen. Problemlos bestand er die Aufnahmeprüfung fürs Konservatorium, wo er seine erste Frau, die berühmte Cellistin Gisa Gilbert, kennenlernte. Das Ehepaar zog nach dem Studium nach Berlin und war das erfolgreichste Duo seiner Zeit. 1956 wurde ihr Sohn geboren. Doch bereits 4 Jahre später wollte Gisa die Scheidung. In dieser Phase der Trauer veränderte sich auch Henschles Klavierspiel. Es wurde dunkler und dramatischer, und er entdeckte mehr die Komponisten der Moderne für sich. Damals war Henschle auf Konzerttourneen in der ganzen Welt unterwegs. Erst als er die Amerikanerin Whitney Fox kennenlernte und bald darauf auch heiratete, wurde sein Leben wieder etwas ruhiger. Mit Whitney wohnte er einige Jahre in New York, wo er eine Professur an der Musikhochschule bekam. Erst im Alter kehrte Henschle in seine Heimat Deutschland zurück. Und heute Abend sind wir glücklich, ihn bei bester Gesundheit im Kreise seiner Freunde und Kollegen sehen zu können. Jetzt freuen Sie sich mit mir auf die Live-Übertragung des Konzerts, das soeben beginnt.